Dialoge Seite 168. Meine Methode bringt den Widerstandsgeist zum Verschwinden, diesen stets so gefährlichen Chorgeist in den richterlichen Kreisen, die das Andenken an vergangene Regierungen, vielleicht sogar deren Anbetung bewahrt haben. Dialoge Seite 169. Durch diese Methode kommen auch zahlreiche neue Elemente in das Beamtentum, deren Einfluss für den Geist, der meine Herrschaft beseelt, günstig sein wird.